الحرب وضد الجيش. No war, no army. No a la guerra, no all'esercito. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savaşa hayır. Militarisme, hayır. Ni a vojna, ni a vojsko. Ni vojna, ni armia. No a la guerra, no a los militares. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Antimilitaristischen Podcast im Februar wird es zu Beginn um das Fraunhofer-Institut in Karlsruhe gehen und um die Verstrickung dieses Institutes und inwieweit wehrtechnische Forschung an der Karlsruher Universität stattfindet. Dann schauen wir nach Ägypten. Am 25.01. war der Tag des Aufstandes der Revolution vom Tahrirplatz, also am 25.01.2011. Und hierzu haben wir ein Interview und abschließend betrachten wir die Bundeswehr, und zwar die Bundeswehrwerbung und insbesondere zwei neue Kampagnen. Interview mit Christoph Marischka von der Informationsstelle Militarisierung geht es um das Fraunhofer IUSB. Ihr habt eine neue Studie herausgegeben, und zwar zur militärischen Forschung des Fraunhofer Institutes. Was ist denn eigentlich Anlass für diese Studie? Konkreter Anlass war letzten Endes waren die Bemühungen an der Karlsruher Universität, dem Karlsruher Institut für Technologie, KIT, eine Zivilklausel einzuführen, wo sich die Unileitung mit voller Kraft dagegen stemmt, und Hintergrund ist die enge und systematische Zusammenarbeit dieser Universität mit einem Fraunhofer-Institut, dem Fraunhofer IUSB, Institut für Optronik, Systemtechnik und Bilderkennung, das eben tatsächlich im Grunde ein Wehrforschungsinstitut ist, also zwar zivil daherkommt, aber ganz eng mit Rüstung, Bundeswehr und NATO verbandelt ist. Es haben sich dann allerdings da in der Recherche recht schnell auch noch andere Anlässe gezeigt, dem mal konkreter nachzugehen. Das ist einerseits, dass deutlich wurde, dass hinter der sogenannten Sicherheitsforschung, was eigentlich ein ziviles Forschungsprogramm ist und wo deswegen viele gesagt haben, das steht jetzt überhaupt nicht im Widerspruch zu einer Zivilklausel und es wäre nicht militärisch, dass sich da im Nachhinein entpuppt, dass da auch die Bundeswehr von Anfang an dabei war und da eine explizite Strategie dahinter stand. Auch interessant finde ich vom Hintergrund aktueller Debatten, aber auch von Bundeswehreinsätzen im Mittelmeer zur Flüchtlingsbekämpfung, dass dieses Fraunhofer-Institut eben letzten Endes auch zu den Profiteuren und auch Treibkräften von so einer Militarisierung der Flüchtlingsabwehr gehört. Also es lässt sich da recht viel letzten Endes dran veranschaulichen. Dieses Fraunhofer-Institut, was macht das genau? Also welche Sicherheitsforschungen finden da bei Ihnen statt? Ich würde jetzt mal Sicherheitsforschung, Wehrforschung und die vielleicht auch tatsächlich zivile Forschung mal zunächst zusammenklammern. Es geht im Grunde genommen um Sensoren, vor allem optische Sensoren, auch Radar und solche Geschichten. Diese Sensoren werden fortentwickelt. Es wird sich auch überlegt, wie man die sozusagen dem Einsatz anpassen kann, auf welchen Plattformen, also ob das jetzt Bojen oder Drohnen oder Satelliten sind, die installiert werden kann. Es geht aber auch sehr viel sozusagen um das nachgeordnete Problem, also nicht nur das Problem, welche Sensoren kann man wo wie zum Einsatz bringen, sondern mittlerweile haben wir eine solche Vielfalt von Sensoren mit einer so hohen Auflösung, dass sozusagen die intelligente Verarbeitung der so gewonnenen Daten, die Informationen von verschiedenen Sensoren zu fusionieren, die Data Fusion, ein ganz wichtiges Themengebiet dieses Fraunhofer Instituts ist, immer mit dem Ziel sozusagen am Schluss die Informationen wieder in einem Lagezentrum so zu verdichten, dass militärische Kommando letzten Endes entscheiden kann oder halt in anderen Fällen auch das zivile Kommando, zum Beispiel Frontex oder so, dann entscheiden kann, wie man darauf reagiert. Das entspricht letzten Endes auch der militärischen Vorstellung der Network-Centric Warfare bzw. der netzwerkzentrierten Operationsführung, so wie das für Deutschland übersetzt wird und tatsächlich die militärische Doktrin prägt, also alle Sensoren zusammenzuführen, dann in einem umfassendes Lagebild und Informationshoheit über das Schlachtfeld zu gewinnen. Seit wann ist dieses Fraunhofer-Institut schon an militärischen Auslandseinsätzen und dergleichen beteiligt? Das IOSB gibt es erst seit 2010. Das ist hervorgegangen aus einer Fusion von zwei Instituten, nämlich einerseits dem Forschungsinstitut für Optronik und Mustererkennung der Forschungsgesellschaft für angewandte Naturwissenschaften. Das war ein Forschungsinstitut, vom Verteidigungsministerium grundfinanziert wurde, was ausschließlich Drittmittel vom Verteidigungsministerium gekriegt hat, was quasi gelenkt wurde, also wo das Verteidigungsministerium die politische übergeordnete Instanz war. Und dieses rein wehrwissenschaftliche Institut wurde dann 2010 auf Betreiben des Verteidigungsministeriums fusioniert mit einem Fraunhofer-Institut, das anders als andere Fraunhofer-Institute nicht explizit wehrwissenschaftlich war, also nicht rein wehrwissenschaftlich, sondern nur etwa 30% seiner Drittmittel aus dem Verteidigungshaushalt erhalten hat. Also so eine Mischung zwischen einem zivilen und einem militärischen Forschungsinstitut war. Und letzten Endes ist das Fraunhofer IOSB nach der Fusion auch anteilig ungefähr so zu verorten. Also es war ein rein wehrwissenschaftliches Institut mit einem Institut, was zum Drittel ungefähr wehrwissenschaftlich war. Und jetzt haben wir eben sozusagen so eine Art Zweidrittel Militärforschungsinstitut. Das ist aber leider in der Öffentlichkeit und auch in der Auseinandersetzung um Zivilklauseln an der Universität nicht so bekannt, wie tief diese Fraunhofer-Institute teilweise mit dem Verteidigungsministerium verbandelt sind. Also, dass das manche Fraunhofer-Institute im Grunde rein wehrwissenschaftliche Institute sind. Weil erstmal hört sich ja Fraunhofer-Institut wahrscheinlich an, ne? Gut an, ne? In der Öffentlichkeit. Ja, es gibt ja auch recht viele davon. Und es gab bis zur Integration der Forschungsgesellschaft für angewandte Naturwissenschaften in die Fraunhofer-Gesellschaft, also so um 2010 rum, gab es 4 Fraunhofer-Institute, die sozusagen rein wehrwissenschaftlich gearbeitet haben. Da war es dann zum Beispiel auch so, dass die Mitarbeiter ihren Wehrdienst nicht haben verweigern können und dass die direkt ans Intranet der Bundeswehr angeschlossen waren. Also seit 2010 ist diese Struktur jetzt klar im Endeffekt, dass 2 Drittel kommen direkt aus dem Militärhaushalt. Oder wie ist das zu sehen? Nee, so klar ist es leider nicht, weil zum Beispiel das Fraunhofer IOSB, um das es da in der Studie geht, in seinen Geschäftsberichten jetzt die Einnahmen vom Verteidigungsministerium ganz konkret ausklammert. Also gar nicht bekannt gibt. Man kann das so über andere Quellen relativ seriös einschätzen, was auch ein klares Indiz für die Ausrichtung ist, Es sind eben die verschiedenen Geschäftsbereiche orientiert, wo der Geschäftsbereich Verteidigung der größte ist, aber auch durch die verschiedenen Abteilungen, die in der Fusion sozusagen herübergenommen wurden und wo das neue Fraunhofer IOSB eben die wesentlichen Abteilungen, die vorher rein militärisch gearbeitet haben, übernommen hat. So eine wurde zum Beispiel umbenannt, aber das ist ganz, finde ich, ein ganz typisches, ganz greifbares Beispiel. Das hieß einfach, früher hieß die Abteilung Zielerkennung und heute heißt sie halt Objekterkennung. Letzten Endes wird aber das Gleiche gemacht, nur eben teilweise auch unter Pseudo- oder tatsächlich zivilen Szenarien, wie halt vor allem zum Beispiel der Erkennung von Flüchtlingsbooten auf Satellitenbildern etc. Ist das so schon länger bekannt oder wurde das jetzt durch die Diskussion um Zivilklauseln erst offensichtlich? Es ist im Grunde schon bekannt, dass das Fraunhofer IOSB auch ein bisschen fürs Verteidigungsministerium arbeitet, dass aber seine Existenz sozusagen auf das Betreiben des Verteidigungsministeriums zurückgeht, auch mit der Absicht, besseren Zugriff auf die Universitäten, auf junge Wissenschaftlerinnen etc. zu erhalten, das ist in der Breite noch nicht bekannt. Also ich war auch bei einer Veranstaltung zu der Thematik in Karlsruhe. Da hat sich schon ein Unbehagen unter den Studierenden bemerkbar gemacht, wenn dann aber klar wurde, ja, ein Drittel des Etats kommt direkt vom Verteidigungsministerium und es sitzen im Kuratorium fast nur Rüstungsunternehmen und zwei Vertreter vom Verteidigungsministerium und nur ein Vertreter vom Forschungsministerium. Da waren dann schon die Leute auch ziemlich baff, auch Leute, die sich schon intensiver damit auseinandergesetzt haben. Also diese ganze zivile Aura, die dieses Fraunhofer-Institut umgibt, die ist auch ein bisschen kontrafaktisch, ermöglicht dann aber auch zum Beispiel vor ein paar Jahren, da gibt es immer so ein Umsonst-Festival in Karlsruhe, wo große Bands umsonst auftreten. Und da hat das Fraunhofer-Institut dann eben auch mit so einer Ballonkamera und Drohnen sollten, glaube ich, zum Einsatz kommen. Und haben da aber im Grunde so ein Event draus gemacht. Ne? Also haben dann ihr mobiles Lagezentrum da auf dem Festival aufgebaut und dann konnten da die Besucherinnen auch rein und sich da von dem technischen Spektakel so ein bisschen einbinden lassen. Und es gab dann einige sozusagen, die darauf hingewiesen haben, naja, da wird im Grunde hier, werden die Festivalbesucherinnen als Versuchstierchen für eine quasi militärische Technologie verwendet. Aber insgesamt war da noch eine recht große Akzeptanz in dem Moment da und dazu diente das ja auch. Ich glaube, wenn die Leute sich alle klar wären, dass das Fraunhofer-Institut da unmittelbar eingebunden ist in die Weiterentwicklung von Drohnentechnologie mit der Bundeswehr, mit Drohnen, die in Afghanistan im Einsatz sind, wäre da der Beigeschmack doch deutlich vielen bewusster gewesen. In dem zweiten Teil des Interviews mit Mari zur neuen Studie zum Fraunhofer IOSB-Institut sind Thema die Verquickung mit der Karlsruher Universität. Wir haben einerseits dieses Fraunhofer-Institut, dieses neu gegründete IOSB und andererseits ja Airbus, Rheinmetall. Die sitzen da im Kuratorium. Besonders wichtig, würde ich sagen, ist noch die Zusammenarbeit von diesem Fraunhofer-Institut mit dem Karlsruher Institut für Technologie, also der Universität. Da war dann zum Beispiel auch eine Studierende, also viele Angehörige des Fraunhofer-Instituts, die Abteilungsleiter, auch hier der Leiter des Geschäftsfelds Verteidigung oder der stellvertretende Abteilungsleiter Objekterkennung, machen da Vorlesungen am Institut. Und einer hat gemeint, hier in der Informatik, da haben wir immer so, also recht früh im ersten, zweiten Semester, hat man so eine Pflichtveranstaltung, angewandte Informatik oder so. Und da muss man dann eine Fragestellung bearbeiten Und im Grunde fast alle dieser Fragestellungen kommen aus diesem KIT-Spektrum. Es geht aber noch viel weiter. Also man kommt da gar nicht drum rum, sich im Grunde schon früh im Studium mit diesen quasi militärischen Fragestellungen zu beschäftigen. Und es geht aber noch weiter, dass sich jetzt gezeigt hat, der Leiter vom Fraunhofer IUSB hat zugleich einen Lehrstuhl am KIT und dessen wissenschaftliche Mitarbeiter am KIT an der zivilen Hochschule werden zugleich vom IUSB als Projektverantwortliche ausgegeben, als Institutsangehörige vom IUSB, gelten da als Kontaktadressen für Projekte, die dann zum Beispiel im Auftrag des Verteidigungsministeriums durchgeführt werden. Also ich kann den Leuten nicht ins Lohnbuch schauen, aber es sieht ganz so aus, als würden Leute, die von der Uni bezahlt werden, am IUSB Projekte fürs Verteidigungsministerium durchführen. Das ist natürlich schon ein bisschen speziell. Also ich weiß gar nicht, ob das nicht auch rechtswidrig ist. Ich weiß es nicht, ob die Leute dann vielleicht noch parallel auch am IUSB beschäftigt sind. Das kann man nicht, wie gesagt, im Einzelnen nicht herausfinden, aber vielleicht wird es auch noch offengelegt, wenn da jetzt mal Sensibilität für das Thema ein bisschen erhöht wird. Ja, nach Freiheit der Lehre und Forschung hört sich das auf jeden Fall ganz und gar nicht an. Nee, bemerkenswert ist auch, dass sozusagen dieser ganzen Fusion zum Fraunhofer IUSB ja ein intensiver Planungsprozess vorausging, wo das Verteidigungsministerium von seinen wehrwissenschaftlichen Instituten eine explizite Dual-Use-Strategie und eine bessere Einbindung der zivilen Wissenschaft gefordert hat und genau deswegen zu dem Schluss kam, dass eben diese Zusammenarbeit mit den Fraunhofer-Instituten, die da schon ein bisschen stärker in die zivile Wissenschaft eingebunden sind, eben wegweisend wäre. Und dass man auch in diesem Prozess schon geplant strategisch die sogenannte Sicherheitsforschung von Bundesregierung und EU eingeplant hat, um darüber zivile Gelder zu akquirieren, um aber letzten Endes die wehrwissenschaftliche Kompetenz zu stärken. Aber dass gleich auf Erstsemesterstudentinnen dann im Endeffekt so ein Rüstungsforschungsunternehmen Zugriff hat, das ist natürlich schon sehr krass. Ja, also ich glaube, das sind insgesamt 4 oder 5 Mitarbeiterinnen vom Fraunhofer IUSB, die da Vorlesungen oder Lehrveranstaltungen allein an einem Institut des KIT machen. Also es gibt auch noch Kooperationen mit anderen Instituten, da wird das Ganze aber doch so umfangreich und auch ausführlich, dass man das gar nicht mehr in der Kürze darstellen kann. Hast du da so eine Art von Überblick? Also ist das jetzt ein besonderer Fall in Karlsruhe oder kommt das auch an anderen Unis in der BRD vor? Das kommt auch an anderen Unis vor. Also eine ganz wichtige Strategie, das wurde auch so formuliert, ist eben die Idee von Doppelberufung. Also dass sozusagen eine Universität und so ein Fraunhofer Wehrinstitut das Fraunhofer einen Leiter sucht, der zugleich dann einen Lehrstuhl oder eine Leiterin, die zugleich einen Lehrstuhl an der Universität erhalten. Und das ist tatsächlich mittlerweile eine Struktur, die sich bei diesen wehrwissenschaftlichen Instituten, glaube ich, fast überall findet. Also ich weiß es noch genauer von der Uni Bonn, wo es eben so eine Struktur gibt, wo auch einen Lehrstuhl an der Uni von der Informatik quasi zur Unkenntlichkeit verwoben ist mit einem sehr klar militärisch forschenden Fraunhofer-Institut. Und das gilt auch für die RWTH Aachen, die mit dem Fraunhofer-Institut für naturwissenschaftlich-technische Trendanalyse so eine Doppelberufung hat. Und es wird gerade auch in Karlsruhe daran gearbeitet, dass jetzt sozusagen weitere Doppelberufungen hinzukommen, also dass dann sozusagen einzelne Abteilungsleiter des Fraunhofer-Instituts Lehrstühle am KIT erhalten sollen. Was jetzt nichts mit Militarisierung und dergleichen zu tun hat, was ich mitbekommen hatte, war, dass in Mainz eben halt zum Beispiel ein Pharmaunternehmen direkt Zugriff hatte das Institut für Biologie, also dass das Unternehmen bis hin zu Professuren besetzen kann. Also ja, das ist die, ja, die Idee von solchen Stiftungsprofessuren, die gibt es jetzt aus der Rüstungsindustrie zum Beispiel auch an mehreren Hochschulen. Oder das Verteidigungsministerium hat auch eine Stiftungsprofessur in Bonn wiederum gemacht, aber das gibt es natürlich auch von der Industrie. Und was da auch gern vergessen wird, ist, also wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dass diese Stiftungsprofessuren ja immer nur für einen gewissen Zeitraum sind und danach die Universität den Lehrstuhl selber finanzieren muss, der aber thematisch, inhaltlich und personell dann eben von dem Unternehmen bestimmt wurde. Also das ist schon eine besonders perfide Angelegenheit. Wie sieht das jetzt weiter aus? Also ihr macht jetzt im Endeffekt mit dieser Broschüre zum Fraunhofer Institut Öffentlichkeitsarbeit, könnte Mensch so sagen, oder? Ja, wir versuchen da mal aufzuklären und konkrete Fälle da aufzuzeigen. Und wir wissen, dass es da an der Uni Unruhe gibt unter den Studierenden, die sich da in der Urabstimmung auch mehrheitlich für die Zivilklausel ausgesprochen haben. Also ich hoffe, dass da dann eben in Karlsruhe vor Ort noch mehr passiert. Also ich fände es auch tatsächlich gut, wenn da mal jemand klärend der Sache nachgeht, wie das eigentlich passiert, dass wissenschaftliche Angestellte der Universität da Projekte fürs Verteidigungsministerium nebenher quasi an dem Fraunhofer-Institut durchführen. So, dass wer da auch letzten Endes, wo das Geld herkommt und in welche Richtung das fließt. Interessant ist natürlich auch der ganze Komplex Fraunhofer-Institut und Flüchtlingsabwehr. Also das ist ja eh so ein Ansatz, der, finde ich, mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Wer profitiert eigentlich von dieser ganzen militarisierten Flüchtlingsabwehr? Also das geht ja von den Zäunen und Mauern, die da überall gebaut werden. Da ist es relativ plastisch, aber die ganz großen Gewinne und Gelder fließen eigentlich in diese Hightech, High-End-Überwachung. Das macht vielleicht auch die Aufgabe des Fraunhofer IOSB nochmal ganz gut deutlich. Das war zwischen 2008, 2011, 12 an drei Projekten beschäftigt zur Überwachung der maritimen Außengrenzen. Das eine beschäftigte sich mit Satellitenbildern, die dann eben auch von Airbus, also von heutigen Airbus Defense and Space bereitgestellt wurden, also der heutigen Rüstungssparte von Airbus. Das andere beschäftigte sich in Kooperation mit Thales, auch ein Rüstungsunternehmen, mit der weiträumigen Überwachung der See durch Drohnen und bemannte Flugzeuge. Und das dritte Projekt beschäftigte sich mit der damaligen Rüstungssparte von Carl Zeiss, mit Bojen, die dann autonom sozusagen, die mit Kameras und Mikrofonen ausgestattet waren und sozusagen verteilt dann Bilder von verdächtigen Booten und auch Audioaufnahmen auswerten und liefern sollten. Und aus diesen verschiedenen Forschungsprojekten zur maritimen Überwachung auf, also in drei sehr unterschiedlichen Maßstäben, Satelliten, Drohnen und Bojen, hat dann das Fraunhofer IOSB so ein objektorientiertes Weltmodell entwickelt, also so eine Sensor-Data-Fusion, das sozusagen vorprozessierte Sensordaten, dann quasi so einer automatischen Situationserkennung unterworfen wird, wo dann eben bei einem Schiff abrufbar ist, also das dann so im Küstenabschnitt durch so ein Symbol veranschaulicht ist, die verschiedenen Schiffe, und quasi wenn man da draufklickt, dann wird die Wahrscheinlichkeit angezeigt, mit der sich da Illegalisierte an Bord befinden, aufgrund der Schiffsbewegungen, Größen, Signatur etc. Und das ist natürlich auch was, finde ich, was man in der Öffentlichkeit mal kritisch hinterfragen könnte, ob wir so eine Form von Forschung überhaupt wollen. Und lässt sich diese Forschung eigentlich genauer verorten? Also ob die jetzt zum Beispiel auch in Karlsruhe tatsächlich stattgefunden hat? Ja, die hat in Karlsruhe stattgefunden. Mhm. An der Forschung waren zum Beispiel Leute beteiligt, die zum gleichen Zeitpunkt wahlweise diesem Lehrstuhl am KIT als wissenschaftlichen Mitarbeiter und dem IOSB zugeordnet wurden. Also die haben im gleichen Jahr Publikationen rausgebracht, wo sie dann einmal als Mitarbeiter vom Fraunhof und einmal als Mitarbeiter des KIT ausgewiesen wurden. Das findet in Karlsruhe statt, ja. Und das ist auch sehr nah an dieser Technologie, die da zum Beispiel bei diesem Festival in Karlsruhe so öffentlich ausprobiert wurde. Ja, das hört sich natürlich nach spannenden Protestperspektiven auch an im Endeffekt. Ne? Denke ich auch, ja, hoffentlich. Von dem Fraunhofer IOSB-Institut kommen wir nun mit Jackie von der Informationsstelle Militarisierung zu Ägypten. Der arabische Frühling ging ja neben Tunesien auch von den Protesten am Tahrirplatz aus. Dieses war insbesondere am 25. Januar 2011 und da dieser Jahrestag gerade war, wollen wir mit diesem Interview auch auf diesen Termin zurückblicken, auf diesen Jahrestag und genauer schauen, wie jetzt die Situation in Ägypten aussieht. Die Situation in Ägypten sieht tatsächlich eher schlecht aus. Also die Repression hat Dimensionen angenommen, die selbst schlimmer sind als die, die die ägyptische Bevölkerung unter Mubarak gewohnt war, dem davorigen Präsidenten. Man weiß nicht, wie viele politische Gefangene es gibt. Es gibt Gruppen, die von 40.000 politischen Gefangenen ausgehen. Was ein Fakt ist, ist, dass die Gefängnisse überfüllt sind, also dass die Menschen in den Zellen noch nicht mal Platz haben, sich hinzulegen, weil sie tatsächlich stehen müssen. Also sie quellen wortwörtlich über. Es werden wöchentlich, wird davon ausgegangen, dass etwa 4 bis 6 Personen verschwinden. Also das sind oft regierungskritische Stimmen oder auch willkürlich gewählte Personen, die dann von den Geheimdiensten und staatlichen Sicherheitsbeauftragten verschwinden. Oft werden sie auch gefoltert und ein berühmter Fall davon war ja der von Giulio Regini, einem italienischen Studenten von der Cambridge Universität, der eben auch diese Berühmtheit erlangt hat, weil er Italiener ist und nicht Ägypter, also weil es ein Fall ist, wie von so vielen Hunderten von ägyptischen Menschen mit europäischer Staatsangehörigkeit. Da wurde bis heute nicht aufgeklärt, wer praktisch dafür verantwortlich war. Die ägyptischen Behörden verweigern da auch mehr oder weniger die Zusammenarbeit. Also das ist eine katastrophale Situation, abgesehen von den Leuten, die im Gefängnis sind, der hohen Zahl von politischen Gefangenen und der hohen Zahl von Menschen, die durch die staatlichen Behörden verschwinden gelassen werden, gibt es auch einen großen Abbau von Rechten. Rechten, die unter anderem auch mit der Revolution erkämpft wurden. Also man sieht, dass in den letzten Jahren Sisi, also der aktuelle Präsident und Militärdiktator des Landes, dass der verschiedene Rechte, was Protest angeht, ausgenommen hat, dass er neue Gesetze erlassen hat, die gegen den Terrorismus gerichtet sind, sich aber de facto auch gegen Dissens richten, also mit einer Terrorismusdefinition, die so weit ist und so schwammig, dass alles, was die nationale Sicherheit gefährden kann, darunter fällt. Da liegt es natürlich an den jeweiligen Richtern zu interpretieren, was das ist. Und es wird auch oft so entschieden, dass allein schon die Angehörigkeit von einer regierungskritischen Gruppe darunter fällt. Also man erklärt Regierungskritiker, Regierungskritikerinnen damit zu Terroristen. Er hat auch jetzt erst im November wurde ein neues Gesetz entlassen, was es jetzt NGOs sehr schwierig macht, Finanzierung aus dem Ausland zu kriegen, weil es dann heißt, dass die NGOs ja von außen finanziert werden würden gegen die Regierung, also mehr oder weniger als Spione verdächtigt werden. Also das sind Gesetze, die sehr weitgreifend sind für das Land. Man muss dazu sagen, dass das natürlich im starken Kontrast steht zu den, sagen wir mal, rechtlichen Eroberungen durch die Revolution. Eins davon war auch, dass man sich das Recht erkämpft hat, auch unabhängige Gewerkschaften zu gründen. Das hat Sisi auch zunichte gemacht mit einem neuen Gesetz, wo er gesagt hat, dass das eben nicht mehr möglich ist. Man muss sagen, dass in den Gewerkschaften auch somit das große Potenzial steht, seine Macht in Frage zu stellen. Und gab nach der Revolution bis zu 3000 unabhängige Gewerkschaften und denen hat Sisi praktisch den Krieg erklärt. Welcher Zeit der Militärdiktatur hat sich denn diesen Repressionsschraube so krass gedreht? Ist das von Anfang an gewesen oder hat sich das erst so entwickelt? Es ist recht schnell gegangen. Also seit 2014 ist Sisi offiziell Präsident. Davor in der Übergangsregierung, das hat das Militär praktisch übernommen. Also das war dann schon Juni 2013. Seitdem ist das eingeschritten. Man muss sagen, dass selbst schon unter Mursi, aber dass da Mursi versucht hat, sich durch Verfassungsänderungen mehr Rechte zuzuschreiben. Also da wurde praktisch schon seit den großen Tagen der Proteste, also seit dem Sturz von Mubarak, war ja auch erst der Militärrat verantwortlich, dann Mursi. Also dann da hat es eigentlich schon angefangen, dass man versucht hat, wieder zu einem Status quo zu kommen, dass man versucht hat, praktisch sich dafür einzusetzen, dass eben keine großen Veränderungen der Gesellschaft und der politischen Landschaft entstehen. Und dann unter Sisi hat es dann praktisch nochmal ordentlich an Geschwindigkeit gewonnen. Aber man muss sagen, dass es eigentlich angefangen hat, bereits kurz nach dem Sturz von Mubarak durch den Militärrat. Die Leute jedoch konnten sich da noch dagegen organisieren. Also selbst unter Mursi kam es ja noch zu Massenprotesten, zu Protesten, die auch größer waren als noch die Proteste während der Revolution. Da haben diese Verschärfungsmaßnahmen noch nicht das Ausmaß erreicht, was sie jetzt erreicht haben, wo alle sich praktisch kontrolliert vorkommen und wo Menschen auch präventiv festgenommen werden, weil sie ja einen Protest organisieren könnten. Also sagen wir so, die Repression hat sofort angefangen und unter Sisi hat es ordentlich an Geschwindigkeit zugenommen. Für diese repressive Stimmung sind ja auch so Jahrestage immer ein ganz gutes Anzeichen. Was ist denn jetzt am Jahrestag der Revolution im Endeffekt am 25.01. passiert in Ägypten? Ja, der 25.01. ist ja auch der Tag der Polizei, also deshalb wurde damals 2011 dieser Tag auch gewählt und an diesem Tag den großen Protest in Tahrir Square symbolisch gegen die Brutalität durch die Polizei und genau das ist mittlerweile praktisch vor allem auch der Revolutionsjahrestag geworden, wo man dem gedenkt. Dieses Jahr war es eher recht traurig. Also es gab in Ägypten keine großen Proteste an diesem Tag. Es gab hingegen vorab Razzien, obwohl keine Gruppe zu Protesten aufgerufen hat. Es wurden 17 Leute festgenommen. Was jetzt mit denen passiert, ist noch unklar und wie lange sie noch in Haft gehalten werden. Sie wurden da aus Cafés rausgeholt oder auch nachts zu Hause abgeholt. Also es gab keine provokative Situation von ihrer Seite aus. Was sehr schade ist, ist, dass auch in anderen Ländern, dass da die Demonstrationen gefehlt haben. Also wir haben in Ägypten ein Beispiel, wo 2011 viel Solidarität ausgedrückt wurde und viel Interesse auch an den Entwicklungen in dem Land bestanden, auch in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern und dass das leider verschwunden ist. Also wir sehen eine sehr starke Zusammenarbeit von Mitgliedstaaten der EU, aus den USA, aus den Golfstaaten, aus verschiedenen Ländern gibt es eine starke Kooperation mit Sisi und seiner Regierung und ohne diese Unterstützung von außen wäre er gar nicht in der Lage, sich in der Macht zu halten. Es gab ab und an Proteste in London zum Beispiel gegen offizielle Staatsbesuche aus Ägypten und ich denke, dass die auch sehr wichtig sind und dass wir das auch vermehrt in Deutschland machen sollten, weil Deutschland jetzt sich bereit erklärt hat, die Zusammenarbeit mit Ägypten noch zu verstärken. Und welche Schritte gab es da genau von der deutschen Regierung? Also zum einen besteht ein bilaterales Sicherheitsabkommen zwischen Deutschland und zwischen Ägypten. Die Details dazu sind leider nicht öffentlich gemacht worden, obwohl es kleine Anfragen gab. Aber es gibt, was klar ist, ist, dass da Ausbildungsmaßnahmen gemacht werden, auch mit dem berüchtigten Inlandsgeheimdienst NSS aus Ägypten. Es wird da Polizei und geheimdienstliche Zusammenarbeit geleistet, wie dies schon seit vielen Jahren der Fall ist zwischen Deutschland und Ägypten. innerhalb des letzten Jahres wurde immer wieder wiederholt, dass Ägypten ein Partner ist im Kampf gegen Migration und gegen den Terror. Das ist jetzt nochmal verstärkt worden durch die letzten Besuche aus Deutschland, unter anderem auch von Volker Kauder, das ist der Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion, der gesagt hat, dass Ägypten, dass es einen großen Respekt gäbe, vor allem den Reformen von Sisi gegenüber, was natürlich dann eher auf die wirtschaftlichen Reformen bezogen ist. Also Sisi wurde dazu gedrängt, starke Austeritätsprogramme zu fahren, um weitere Kredite zu kriegen. Die Kredite wurden auch noch daran gebunden, dass er die Grenzen schließen soll und praktisch dafür sorgen soll, dass keine Migranten und Migrantinnen mehr von den ägyptischen Küsten ablegen, um über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Und genau in dem Zusammenhang wurde die ägyptische Regierung gelobt und es wurde gesagt, dass Deutschland Ägypten immer unterstützen werde. Es gab andere Aussagen wie aus der SPD, von Sigmar Gabriel, der auch bei einer Wirtschaftsdelegationsreise Sisi einen beeindruckenden Präsidenten nannte. Thomas de Maizière, der sagt, dass Ägypten ein stärkerer Partner im Kampf gegen Terrorismus und Migration werden soll. Also Angela Merkel wird jetzt im März auch nochmal nach Ägypten reisen, um da nochmal die sogenannte Migrationspartnerschaft auszubauen. Also da wird nochmal genauer diskutiert, unter anderem, wie Ägypten dabei unterstützt werden kann, die Migration von Ägypten als Transitstaat und als Herkunftsstaat auszubremsen. Von den sogenannten demokratischen Staaten auch die kritische Distanz, Einforderung von Menschenrechten komplett wegfällt gerade. Ja, und es wurde jetzt auch schon angekündigt, für 2017 ist schon klar, dass zu den größten Rüstungsabnehmern aus Deutschland auch Ägypten zählt. Und es ist nicht nur also auf der wirtschaftlichen Ebene, dass Ägypten viel Rüstung aus Deutschland bezieht, Ausbildung bezieht, politische Unterstützung bezieht, sondern es gehen auch große Verträge aus Ägypten nach Deutschland. Zum Beispiel hat Siemens den Auftrag seiner Konzerngeschichte aus Ägypten erhalten in einem Wert von 8 Milliarden Euro. Und wenige Tage später zur Unterzeichnung davon wurde Sisi mit militärischen Ehren in Deutschland empfangen. Also es gibt eine starke wirtschaftliche, militärische, polizeiliche Zusammenarbeit, die hier leider nicht mehr auf Kritik fällt. Also es gibt kaum Öffentlichkeit, kaum Aufmerksamkeit dem gegenüber von Seiten von den Leuten, die davor mit Ägypten solidarisch waren hier. Wo könnte dann Ansatzpunkt sein, dieses mehr zu skandalisieren, mehr bekannt zu machen? Also ich denke, es gibt zahlreiche Ansatzpunkte. Man könnte damit anfangen und öffentlich skandalisieren, was die Äußerungen von Seiten von Regierungsvertretern der Bundesrepublik, was da geäußert wird Ägypten gegenüber. Also dass man mehr Aufmerksamkeit schafft, wie die Situation in Ägypten ist und wie dies durch offizielle Regierungsvertreter, Vertreterinnen gelobt wird. Dass man mehr darauf eingeht, was zum Beispiel aus der SPD geäußert wird, von der CDU, CSU, dass man das mehr thematisiert und dass man auch mehr Aufmerksamkeit dafür schafft, inwiefern Gruppen, die den eigenen politischen Gruppen nahestehen sollten, in Ägypten Repressionen erfahren. Zum Beispiel die Gewerkschaften. Also ich hoffe, dass die Gewerkschaften da mehr praktisch machen. Es gibt einen unglaublichen Crackdown gegen Gewerkschaften in Ägypten, wo, wie gesagt, Leute jetzt schon präventiv festgenommen werden, weil sie geplant haben sollen, einen Protest zu machen, wo das Militärrecht angewandt wird, also wo vermehrt Arbeiter und Arbeiterinnen nicht vor ein ziviles Gericht kommen, sondern vor Militärgerichte gezerrt werden. Ich denke, dass da auch in den Gewerkschaften liegt, da einen größeren Fokus drauf zu legen, vor allem weil diese Proteste dieses Jahr vermutlich stark zunehmen werden, also Gewerkschaftsproteste, weil eben Sisi für, um neue Kredite zu haben, Austeritätsprogramme angekündigt hat, die bei einer starken Inflation und stagnierenden Gehältern eine ziemlich brisante Mischung darstellen dürften in einem Land, wo viele Menschen doch sehr an Armut auch leiden, also die dann bestimmt auf die Straße gehen werden nach den Äußerungen von bekannten Gewerkschaftlern, sowas wie Saud Omar, der ist ein berühmter Gewerkschafter aus Suez und der hat gesagt, dass dieses Jahr die Proteste stark zunehmen werden. Ich denke, wenn man da ein bisschen eine Öffentlichkeit drauf lenkt, würde das nicht schaden. Auch wenn man sich anschaut, inwiefern kritische Personen aus Ägypten, ob das jetzt Dichter, Dichterinnen sind, Journalisten, Journalistinnen, also welche immer Gruppe man selber nahesteht, man wird das dazugehörige Äquivalent in Ägypten im Gefängnis vorfinden. Und ich denke, da können alle einen Anknüpfungspunkt finden. Während all diese Repressionen gegen Gewerkschafter, gegen Oppositionelle stattfinden, wird von der BRD-Regierung hingegen an Verträgen gearbeitet mit dem ägyptischen Regime. Welche sind denn das zum Beispiel? Es wird jetzt im März bei Merkels vorstehender Reise nach Ägypten wird auch die Ausarbeitung von einer Migrationspartnerschaft auf der Tagesordnung stehen. Das heißt, Ägypten wurde ja schon von der deutschen Bundesregierung zum Partner im Kampf gegen illegalisierte Migration erklärt. Das heißt, dass Deutschland in Ägypten einen Partner sieht in der Migrationsbekämpfung, obwohl Ägypten Migranten und Migrantinnen auch mit Gewalt bekämpft. Also es ist bekannt geworden mehrfach, dass die Küstenwache in Ägypten auch auf Boote geschossen hat, auf denen Geflüchtete waren. Das heißt, einige von ihnen sind dadurch auch gestorben. Ägypten schiebt Migranten nach Syrien ab, also zurück in den Bürgerkrieg. Ägypten ist auch im Sinai, da ist jetzt ja Ausnahmezustand und ein Krieg praktisch geführt gegen die Terroristen von der Regierung. Das heißt, da die Migrationsroute gerade ist nicht sehr aktiv, aber selbst da kam es auch zu Folter durch Sicherheitsbeamte an Migranten und Migrantinnen. Also es ist eine Art der Migrationsbekämpfung, die ganz bekannterweise und offensichtlich die Rechte von Migranten und Migrantinnen mit Füßen tritt, abgesehen davon, dass es natürlich auch das Recht ist von den Menschen. Also ich glaube an das Recht an Bewegungsfreiheit. Also alleine, dass sie ein Migrationspartnerschaftsabkommen mit Ägypten schließen wollen, finde ich schon rechtlich sehr schwierig, aber dann, wenn man sich anschaut, inwiefern Ägypten dann mit Migranten, Migrantinnen dort umgeht, ist es noch umso erschreckender. Im Endeffekt wäre zu fordern, dass genau diese Zusammenarbeit mit dem ägyptischen Regime beendet wird, solange diese Diktatur noch an der Macht ist, oder? Man müsste sofort stoppen, Waffen und Polizeiausrüstung dahin zu exportieren, zu verkaufen. Man müsste stoppen, mit einem Geheimdienst zusammenzuarbeiten, der bekannt dafür ist, inwiefern er Folter anwendet gegen Dissidenten und Regierungskritiker, Kritikerinnen. Man müsste stoppen, mit einem Militärdiktator zusammenzuarbeiten, der all die Rechte, die die Menschen sich auch versucht haben, durch die Revolution 2011 zu erkämpfen, in einer rapiden Geschwindigkeit abbaut. Und man müsste daran erinnern, was die Bundesregierung auch noch 2011 gesagt hat, und zwar, dass sie sich einsetzen wird für demokratische Prozesse in Ägypten. Und jetzt ist klarer als je zuvor, dass dies natürlich nicht wirklich ernst gemeint war. Aber man muss skandalisieren, inwiefern und wie leicht auch Politiker und Politikerinnen aus Deutschland sich hinter Sisi, hinter eine Militärdiktatur stellen. Ägypten und der Kollaboration der Bundesregierung kommen wir zur Bundeswehr, zu den neuen Werbefeldzügen der Bundeswehr und einer Analyse von zwei aktuellen Kampagnen. Mein Name ist Michael Schulz von Glasser oder kurz Michi. Ich bin Beirat der IMI und stellvertretender politischer Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft. Und ich beschäftige mich schon seit 10 Jahren auch schon mit Bundeswehrwerbung, also mit Bundeswehrrekrutierung und auch Allgemeinwerbung. Also ich habe dazu schon Bücher geschrieben, aber jetzt habe ich mal diese ganzen neuen Werbemaßnahmen auch mal zusammengefasst und mir nochmal genauer angeschaut und darüber eine Studie veröffentlicht, gerade bei IMI. Gibt ja jetzt neuere Kampagnen von der Bundeswehr. Welche gibt es da, die zu beachten sind? Ja, also das sind eigentlich so zwei Kampagnen, die aber sehr eng zusammengehören. Das eine ist die Mach, was wirklich zählt-Kampagne. Die läuft seit November 2015 und das sind vor allen Dingen ich denke, das hat ja, kann man schon fast sagen, fast jeder irgendwie mal gesehen, der ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht. Also diese Großplakate, die es dann zum Beispiel gibt, oder Fernsehwerbung oder auch in ganz vielen Tageszeitungen war dann Bundeswehrwerbung drin, alles unter diesem großen Slogan, mach was wirklich zählt, und dann immer noch irgendwie so ein peppiger Spruch dazu. Und es gab dann auch, also ich habe mir das halt sehr genau angeguckt, dann auch verschiedene Unterkampagnen, wo halt so verschiedene Arten von Rekrutinnen und Rekruten geworben wurden, also mal so Sanitätspersonal, mal eher so IT-Kräfte, also oft geht es so um Fachkräfte. Aber das ist so das eine. Und das andere, was es dann gab, was im November 2016 angefangen hat und im Januar 2017 jetzt zu Ende gegangen ist, das war die Rekruten, das war so eine Doku-Serie, eine YouTube-Doku-Serie der Bundeswehr, wo 12 Rekrutinnen und Rekruten durch die Grundausbildung begleitet wurden und das alles total peppig gemacht wurde und alles total super bei der Bundeswehr dargestellt wurde, wie so ein Abenteuercamp. Ja, und das habe ich mir halt auch mal genauer angeguckt, wie genau die Darstellungen sind und da auch ein bisschen Kritik natürlich zusammengefasst. Also ich habe diese Plakate auch gesehen. Also vom Styling her erinnern sie ja erstmal an diese Zigarettenquadrate, oder? Ja, also man kann allgemein sagen, also da steht eine Werbeagentur hinter, die sozusagen erstmal nichts mit der Bundeswehr oder mit Militär zu tun hat, also wirklich eine, also das heißt Kastenau, das ist eine PR-Agentur aus Düsseldorf, einfach ja ein privates Unternehmen, die machen sonst irgendwie Werbung für irgendwelche Lebensmittelhändler und so weiter oder irgendwelche Fernsehsender, und die hat die Bundeswehr eingestellt, eben für diese Werbekampagne, für diese Mach was wirklich zählt Kampagne, haben die auch 10,6 Millionen Euro gekriegt. Und ja, das sieht man dann auch, finde ich, sehr an dieser Kampagne, dass da ein professionelles Unternehmen dahinter steht, eine professionelle PR-Agentur, die ihr Handwerk durchaus ja drauf hat, die weiß, was sie da machen. Allerdings, das merkt man dann auch an der Kampagne, die haben halt eigentlich von der Bundeswehr keine Ahnung. Und also es wundert einen dann nicht, wenn man so ein bisschen den Hintergrund weiß, dass diese ganze Werbekampagne auch sehr verharmlosend ist. Ja, also natürlich, das Verteidigungsministerium guckt da auch nochmal drauf und wird da alles absegnen, was da dann an Plakaten und so weiter veröffentlicht wird. Aber man merkt es einfach, ja, das ist einfach wirklich ja reinste PR-Sprache, die da immer genutzt wird. Und die Bundeswehr wird halt total, ja, einseitig total beschönigt dargestellt. Und so ist sie halt in Wirklichkeit nicht, wie sie da in dieser Werbung präsentiert wird. Was ist da die Lücke zur Wirklichkeit? Also zum Beispiel wird da sehr emotionalisiert in dieser ganzen Werbung. Das heißt, bei dieser Mach was wirklich zählt Kampagne, aber dann auch bei den Rekruten, da werden immer auch so einzelne Soldatinnen und Soldaten herausgepickt, die dann erzählen natürlich, wie toll es ist in der Bundeswehr. Ja? Und zum Beispiel so kritische Töne, zum Beispiel, dass man sterben kann, dass man traumatisiert werden kann, dass man auch nur vielleicht angeschossen wird oder dass man jemand anderen töten muss, das kommt halt kaum vor, beziehungsweise es kommt gar nicht vor, ja. Also solche negativen Sachen fallen dann einfach mal hinten weg. Es ist eher auch so eine Kampagne, zum Beispiel, das sieht man gerade bei diesen Kampagnen, bei diesen Plakatkampagnen, die auch so die jungen Leute sehr persönlich anspricht und dann quasi sie so zur Selbstoptimierung animiert, ja. Also so du suchst Stärke, ja, dann irgendwie wahre Stärke findest du nicht zwischen zwei Hanteln, war dein Einspruch, sondern bei der Bundeswehr. Ja, oder du möchtest Menschen helfen, ja, dann komm doch zur Bundeswehr, ja, du möchtest so was Gutes tun. Und das ist wirklich so, also die Bundeswehr spricht damit sozusagen junge Leute an, die so ein bisschen nach Selbstoptimierung streben, die vielleicht auch gescheitert sind sozusagen, denen was fehlt im Leben, und sagt dann, ja, komm halt zu uns, da kannst du dich selbst verwirklichen. Allerdings, was halt gar nicht vorkommt, sind halt irgendwelche politischen Themen, ja, also irgendwie, also so ein Spruch irgendwie, du willst den IS bekämpfen oder Islamisten bekämpfen oder so, gibt's halt nicht. Und natürlich gibt's auch nicht solche Sprüche wie, du willst irgendwie die deutsche Wirtschaft verteidigen oder sowas und deren Profite absichern, komm zur Bundeswehr. Sowas kommt da halt nicht vor, ja, also diese ganze Werbekampagne, diese ganzen Motive, die da dargestellt werden, um zur Bundeswehr zu gehen, ist alles total unpolitisch und entpolitisiert. Ja, eigentlich ist unter Abwesenheit des Krieges, ne? Ja, genau. Also ich meine, natürlich auch in die Rekruten und sowas, da wird schon mal so das Schießtraining und so gezeigt, aber natürlich alles super cool, ja? Also natürlich total faszinierend und halt so wirklich dann die ernsten Themen und was dann da eben auch passieren kann, wenn man auf andere Menschen schießt und so, das wird dann natürlich halt nicht thematisiert. Also man muss halt sagen, ich meine, ist natürlich auch erstmal logisch, das ist halt Werbung, ja? Es ist halt sehr platte Werbung, sehr oberflächliche Werbung. Und da muss man natürlich dann immer daran denken, das Verteidigungsministerium ist eine staatliche Organisation. Jetzt geht der Staat dahin, beauftragt so eine PR-Agentur, Werbung zu machen dann für die Bundeswehr, und die dann aber ein totales falsches Bild von der Bundeswehr, vom Militär darstellt. Und naja, könnte man also eigentlich salopp sagen, dass der Staat seine jungen Bürgerinnen und Bürger verarscht und versucht, ins Militär zu locken mit Dingen, die sie so, die die Bundeswehr so gar nicht halten kann. Ja, also das ist auch so ein bisschen das, was ist jetzt ja auch als Fazit so ein bisschen rauskommt in meiner Studie, dass jetzt sicher einige junge Leute in die Bundeswehr gehen werden, weil sie halt diese ganzen Plakate sehen und diese Rekruten-Serie sehen und denken, oh, alles toll bei der Bundeswehr, macht total Spaß und sowas, bestimmt alles super. Dann gehen die da rein und dann merken sie früher oder später, oh, das ist ja ganz anders hier, ist ja doch nicht so toll. Und ja, dann werden die wahrscheinlich sehr unzufrieden werden mit der Zeit. Und das ist halt so, dass, was ich da fürchte oder was ich denke, was passieren wird, dass halt die Zahl der unzufriedenen Soldatinnen und Soldaten in Zukunft durch diese Kampagne, durch diese sehr geschönte Kampagne eben steigen wird. Würdest du jetzt diese Mach was zählt und diese die Rekruten-YouTube-Werbefilm-Sache als ein Ding ansehen oder sind das unterschiedliche Dinge? Es ist natürlich im Format ist es unterschiedlich, also das eine eben so filmisch wirklich und auf YouTube und das andere halt wie eher so halt Plakatkampagnen, klar auch mal ein Werbeclip, aber eben so von der Machart anders. Allerdings steckt dieselbe Agentur dahinter, also es ist beides dieses Kastenau und auch so vom Layout her ist es halt auch sehr angelehnt aneinander. Ja, also von daher hängt das schon sehr eng zusammen. Bei Die Rekruten ist halt noch interessanter, Kastenau, die machen nicht selber die Filmproduktion, aber die filmen nicht selber, sondern das ist eine Produktionsfirma aus Köln, das ist BIN-TV und die machen halt ansonsten so Serien wie irgendwie Goodbye Deutschland, die Auswanderer und irgendwie Teenager-Schwangerschaften oder sowas auf RTL 2. Also, sag ich mal, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf weiß, dann wundert einen auch nicht, wie die Rekruten ist, ja, also von der Machart her, dass das natürlich alles total fetzig ist und schnelle Schnitte und tolle Musik und aber auch alles total lustig ist, ja, also es wird sehr viel auch mit Gegenschnitten gearbeitet, irgendwie, dann kommt irgendwie so ein harscher Kommentar vom Oberst oder sowas, dann wird es quasi immer von dem Rekruten irgendwie ganz witzig dann kommentiert, aber so ist halt der Dienst dann in der Bundeswehr halt nicht wirklich, ja, Ding, da wird halt ein sehr falsches Bild von der Bundeswehr vermittelt, allerdings eben ein Bild, das junge Leute sehr gut abholt, wo sie sind. Ja, also ich habe mit vielen Leuten auch in der IMI natürlich dann gesprochen, auch über die Rekruten und wie sie das so einschätzen und sie sagten auch viele, ja, dann braucht man ja gar keine Satire irgendwie sowas zu machen oder Persiflage, weil das ist ja schon alles irgendwie selber total satirisch und lustig und so und ja, gar nicht ernst und ja, aber das ist es halt, ja, das spricht halt die jungen Leute an. Also auf ältere Leute mag das alles total lächerlich wirken, die Rekruten und wo man sich denkt, oh Gott, ich würde ja nie im Leben dahin gehen, ja. Aber junge Leute, die spricht sowas halt eben an, diese Lockerheit und die gehen gerade wegen sowas dann in die Armee. Also hast du die Befürchtung, dass eventuell diese Werbekampagnen ja nicht erfolgreich, aber etwas erfolgreich sein können? Das ist ganz interessant. Also wenn man sich mal die Rekrutenzahlen, die durchschnittlichen Rekrutenzahlen anguckt in der Bundeswehr, dann waren das 2015 im ganzen Jahr so 9.600 und jetzt 2016, also wo diese ganze Bundeswehr-Werbekampagne eben schon auch ein Jahr lief, da waren es nur so 9.400, also sogar leicht zurückgegangen. Zumindest ist es halt nicht mehr geworden. Das zeigt natürlich irgendwie anscheinend, dass es nicht so gut ankommt oder jetzt nicht die Bundeswehr gestürmt wird von jungen Leuten, die jetzt unbedingt an die Waffe wollen. Allerdings denke ich, geht es auch sehr um einen langfristigen Effekt. Ja, also ich würde deswegen jetzt keine Entwarnung geben. Ich denke, da kann sich noch einiges tun. Gerade eben die Rekruten, es läuft halt eher erst seit November 2016, also noch gar nicht so lange. Also von daher, da wird sich noch was tun und außerdem geht es halt nicht nur darum, jetzt da neue Rekrutinnen und Rekruten anzuwerben, sondern auch einfach bei jungen Leuten ein gutes Image der Bundeswehr zu verbreiten. Ja, also das Verteidigungsministerium, das kriegt ja auch mit, dass die deutsche Bevölkerung so Auslandseinsätze ja doch immer noch recht kritisch sieht und da eher halt ablehnend gegenübersteht und naja, jetzt kann sie natürlich schon versuchen, den jungen Leuten, also den Wählerinnen und Wählern von morgen erstmal zu zeigen, wie toll die Bundeswehr ist, dass die Bundeswehr irgendwie den Leuten hilft und dass dann in Zukunft vielleicht auch diese jungen Leute solche Auslandseinsätze dann nicht mehr so kritisch sehen und ja, dann dem zustimmen. Auch so ein Effekt dieser Werbung. Ja, und durch diese Dauerpräsenz, durch diese Plakate im Straßenbild ist es natürlich auch so, dass es normal ist, dass es irgendwie eine Armee gibt, ne? Und nicht, dass es etwas ist, was es eigentlich nicht geben dürfte, weil es da um Morden geht und für Sachen wie eben Wirtschaftsinteressen. Ja, genau, also gerade, also es wird natürlich einfach mit viel Geld versucht vom Verteidigungsministerium ein bestimmtes und eben sehr positives Bild von der Armee zu zeichnen. Ja, ich meine, das wird dann jetzt gerade auch am Anfang dieses Jahres ja durch diesen Bundeswehr-Sex-Skandal da irgendwo in Baden-Württemberg ja ein bisschen konterkariert, wo man mal sah, hier schaut mal, das ist auch die Bundeswehr, ja. Aber ja, das Verteidigungsministerium nimmt da sehr, sehr viel Geld in die Hand, um ja dann so ein Gegenbild, so ein sehr geschöntes Gegenbild dann ja in die Breite auch zu streuen. Also wie schon gesagt, 10,6 Millionen Euro kostet diese Mach, was wirklich zählt Kampagne. Und hinzu kommt dann nochmal die Rekruten. Also diese Serie kostete nochmal 1,6 Millionen Euro plus dann auch nochmal um die 6 Millionen Euro für die Werbung für diese Serie. Also halt wirklich mittlerweile doch schon sehr viel Geld, die das Verteidigungsministerium da für diese Imagewerbung und die Rekrutierung in die Hand nimmt. Sollen wir von diesen Millionenbeträgen mal dahin kommen, wer dann tatsächlich bei der Bundeswehr landet? Oder wer dann zur Bundeswehr geht? Ja, klar, also weil das auch durchaus interessant ist und natürlich dann auch diese Kampagne wirklich Schwerpunkte hat. Ja, also diese Mach, was wirklich zählt Kampagne im November 2015 ist die sehr allgemein gestartet, quasi erstmal so als Vorstellung hier, mach, was wirklich zählt, kommst zur Bundeswehr. Es gab dann aber wirklich auch spezielle Unterkampagnen. Die erste war dann das Projekt Digitale Kräfte hieß dann, wo speziell IT-Kräfte geworben wurden. Weil die Bundeswehr hat heute halt das Problem, sie braucht nicht nur einfaches, in Anführungsstrichen, Kanonenfutter, sondern auch wirklich Fachkräfte. Ja, also die haben halt auch einen Fachkräftemangel. Und deswegen haben sie da wirklich dann erst versucht, junge Leute anzusprechen, die halt sich für Computertechnologie interessieren. Also auch so Stichwort wirklich durchaus Cyberwar. Ja, das sah man dann auch, dass diese Projekt Digitale Kräftekampagne, die begann während der CeBIT in Hannover. Ja, also wirklich auch, wo dann im Umfeld von der CeBIT dann plakatiert wurde. Und auch so dann in Computerzeitschriften war dann diese Werbekampagne der Bundeswehr vertreten, also wirklich so zielgruppengerecht. Das ist also die digitalen Kräfte. Dann gab es auch noch eine weitere Unterkampagne, wo dann speziell Sanitätspersonal gesucht wurde. Also das heißt, da waren wirklich dann Plakate, oft auch wirklich gezielt, hat die Bundeswehr selber gesagt, auch so im Umfeld von Krankenhäusern und sowas, weil die halt nicht nur versuchen, eben junge Leute, die Sanitäterinnen und Sanitäter oder Arzt oder Ärztin werden wollen, zu werben, sondern auch schon Personal, was ausgebildet ist. Und ja, da haben sie dann halt mit verschiedenen kecken Sprüchen, wir brauchen irgendwelche Helden in Weiß oder so, halt wirklich versucht, dann Sanitätspersonal zu gewinnen, weil sie halt einen großen Ärztemangel haben bei der Bundeswehr. Und das geht so weit, also schon seit Jahren ist es so, es geht halt so weit, dass es sogar die Einsatzbereitschaft gefährdet. Ja, das heißt, wenn die Bundeswehr in Afghanistan auf Patrouille geht, da muss halt immer ein Arzt oder eine Ärztin oder halt ein Sanitäter, Sanitäterin dabei sein, eben, falls was passiert. Und sie haben halt mittlerweile dann so wenig teilweise gehabt, dass sie das nicht mehr stellen konnte und ja, dann konnte halt auch nicht auf Patrouille gegangen werden, weil es auch so ist, dass sich mittlerweile viele Ärztinnen und Ärzte aus der Bundeswehr wieder freikaufen, ja, also die dann mal vielleicht auch schon vor 20 Jahren in die Bundeswehr eingetreten sind, die dann aber halt heute nur noch dauernd ins Ausland geschickt werden und die dann lieber sagen, okay, dann bezahle ich lieber, und das sind enorme Summen, also 10.000 von Euro, meine Ausbildungskosten zurück und verlasse aber die Bundeswehr, weil das halt, ich möchte halt nicht ins Ausland, weil es halt super gefährlich ist und weil die halt wirklich so sehr beansprucht sind. Das ist halt ein großes Problem, halt Sanitätsmangel. Oder noch ein Beispiel, wo sie jetzt noch nicht speziell dafür geworben haben, aber das könnte durchaus auch noch kommen, dass ihnen auch Psychologinnen und Psychologen fehlten. Ja, also diese posttraumatischen Belastungsstörungen ist ja auch zunehmendes Problem für die Bundeswehr durch die zunehmenden Einsätze eben, dass die Soldatinnen und Soldaten an PTBS leiden. Und da haben sie auch mal vor Jahren ihr Traumatherapiezentrum in Betrieb genommen und hatten da eigentlich 40 Stellen, aber sie konnten nur 20 besetzen, ja, weil sie einfach keine Psychologinnen und Psychologen gefunden haben. Also auch da sieht man diese Fachkräftemangel bei der Bundeswehr. Das sind schon halt große Probleme. Im gleich folgenden zweiten Teil des Interviews mit Michi wollen wir schauen, was für Menschen denn dann tatsächlich bei der Bundeswehr als Rekruten anfangen. Und was das mit der Werbung der Bundeswehr zu tun hat. Und wer kommt dann an? Also Fachkräfte eher nicht oder zu wenige auf jeden Fall als potenzielle Rekruten. Wer geht dann zur Bundeswehr? Also sie haben wohl wirklich dann, jetzt gerade bei der IT-Kampagne sagten sie ja schon, dass sie da sehr viele Bewerberinnen und Bewerber jetzt haben, was halt vor allen Dingen wohl junge Leute sind, ja, also wirklich Schulabgängerinnen und Schulabgänger, wobei es halt auch wirklich so ist, dass die Bundeswehr auch wirklich super, super junge Leute schon anspricht mit der Kampagne, ja, also sind auch echt so Sprüche bei, wie irgendwie nach der Schule was Sinnvolles, ja, komm zur Bundeswehr. Und das führt dann zum Beispiel dazu, dass auch schon 17-Jährige zur Bundeswehr gehen, ja, also die halt dann auch gezielt angesprochen werden. Die Bundeswehr ist nur noch eine von weltweit einer Handvoll Armeen, die 17-Jährige, also Minderjährige bei sich, in den Dienst aufnimmt. Das sind jetzt, 2011 waren das noch so 689 17-Jährige bei der Bundeswehr und jetzt 2016 waren es schon weit über 1500. Ja, also die Zahl der 17-Jährigen, der Minderjährigen, die bei der Bundeswehr wirklich an der Waffe ausgebildet werden schon, die hat sich halt von ein paar Jahren halt mehr als verdoppelt. Ja, und das ist natürlich schon eine heftige Sache und auch eine Sache, die sehr umstritten ist. Jetzt nicht nur in friedensbewegten Kreisen, sondern auch, ganz interessant, in so Kinderrechtbewegungskreisen. Kinderrechtlerinnen und Kinderrechtler sind da mittlerweile sehr sauer auf die Bundeswehr, dass sie halt wirklich diese sehr jungen Leute werben, weil, muss ich jetzt mal einen großen Bogen spannen, Deutschland hat die UN-Kinderrechtskonvention unterzeichnet und da drin steht zwar und in diesen Zusatzprotokollen dazu, dass es zwar legal ist, dass schon 17-Jährige oder sogar 16-Jährige in die Armee eintreten dürfen, in die staatliche, aber es widerspricht natürlich dem Geist dieser Konvention. Und das mahnen halt so Gruppen wie Terre des Hommes oder auch UNICEF oder die Kindernothilfe halt immer wieder auch an und haben dann auch mal der UN Bescheid gesagt und danach gefragt, so, was meint ihr denn dazu, dass da schon so viele 17-Jährige sind bei der Bundeswehr? Und da hat zum Beispiel dann 2014 auch die Vereinten Nationen, also zwar konkret der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, die Bundesrepublik dazu aufgefordert, das doch bitte sein zu lassen. Also sowohl es einzustellen, die 17-Jährigen zu werben, also bitte, wenn zur Armee, dann nur noch Volljährige, und wirklich schon gezielt Kinder und Jugendliche mit der Werbung anzusprechen. War auch so ein bisschen das Thema, auch diese Bundeswehr an Schulen, das ist ja nochmal ein riesiger Block, das Thema auch einzustellen. Ja, und das ist natürlich auch schon wieder ein wichtiges Argument in dieser ganzen Debatte, dass eben auch die UN Deutschland offiziell auffordern, ihre Praxis zu ändern. Und jetzt auch sehr erfreulich, 2016 hat die Kinderkommission des Bundestages auch einstimmig ein Protokoll verabschiedet, wo sie eben auch gefordert haben, bitte keine Rekrutierung unter 18-Jähriger mehr und bitte keine gezielte Werbung mehr der Bundeswehr von Kindern und Jugendlichen. Das Verteidigungsministerium hat eigentlich immer nur ein Argument, die sagen einfach, okay, wir sehen, da sind Schülerinnen und Schüler, die machen die mittlere Reife nach der 10. Klasse, dann sind die vielleicht so 16 Jahre alt, vielleicht auch 17, aber ja, dann müssen sie die Chance haben, zur Bundeswehr zu gehen, weil wenn sie dann noch ein paar Jahre warten müssen, ehe sie in die Armee gehen dürfen, dann gehen die halt zur Polizei oder irgendwie sowas anderes, aber auf jeden Fall gehen sie dann nicht eben zu uns, also nicht zur Bundeswehr. Aber ja, mehr Argumente hat das Verteidigungsministerium da nicht und man merkt, die stehen ein wenig in der Frage mit dem Rücken zur Wand und deswegen ist es auch so, dass ich schon denke, dass sich das bald ändern könnte, also dass da mal wirklich auch die reale Chance, sag ich mal, auf einen Erfolg der Friedensbewegung und dann auch der Kinderrechtlerinnen und Kinderrechtler besteht, dass eben mal diese Rekrutierungspraxis geändert wird, also und dann halt nur noch ab 18 geworben wird. Ist ein Reformchen sozusagen. Ich meine, die Rekrutierung ab 18 ist natürlich immer noch kritisch, sind immer noch sehr, sehr junge Leute. Aber eben diese 17-Jährigen, die machen halt mittlerweile jedes Jahr so einen Anteil von 10-20% der neuen Rekrutinnen und Rekruten in der Bundeswehr aus. Und ja, das ist halt schon nicht unerheblich. Und wenn man der Bundeswehr eben das schon verwehren würde, wäre es interessant, sag ich mal. Da wären wir dann eigentlich ja bei dem Rekrutieren an der Schule. Nur das Thema wollten wir eigentlich nicht so recht anschneiden. Nur was ich also krass finde, ist, dass zum Beispiel jetzt in Berlin gab es ja Koalitionsverhandlungen und da gibt es jetzt eine rot-rot-grüne Regierung und die hat zum Beispiel das Werben an Schulen im Koalitionsvertrag nicht untersagt. Also da sind ja so Stellschrauben auch, wo die Bundesländer direkt aktiv werden können oder die Schulämter etc. Ne? Die könnten, die trauen sich nicht so richtig. Ja, also auch in Thüringen, da gab es schon mal auch so einen Vorstoß, Bundeswehr sollte nicht alleine an die Schulen kommen, um da zu werben. Aber das ist halt auch eher so eine Sollbestimmung und im Endeffekt ändert sich da nichts. Ja, also man muss sagen, die Schulen sind da auf sich allein gestellt. Das heißt, die können, also sie müssen nicht die Bundeswehr einladen, sie können das machen. Sie können sich aber auch, haben auch schon leider jetzt nur so ein Dutzend Schulen in Deutschland schon gemacht, in einer Schulkonferenz beschlossen, dass die Bundeswehr da nicht mehr hinkommen darf. Ja, sowas gibt es dann auch. Aber insgesamt, ja, also einen größeren Ansatz oder halt das, was aus den Bundesländern kommt, dass die dann wirklich sowas mal unterbinden, das ist halt leider bisher nicht der Fall. Und ja, da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht zu große Hoffnungen drin, leider, dass sich das mal irgendwann ändert und da wirklich mal ein Bundesland sagt, nee, Bundeswehr, du darfst nicht mehr in die Schulen gehen, weil Militär hat halt an Schulen nichts zu suchen. Aber ja, nicht in Aussicht. Und zu diesen Werbekampagnen nochmal zurück. Gibt es da kommende neue Kampagnen oder sind jetzt diese beiden Kampagnen alles in Anführungszeichen neben Schulbesuchen, was die Bundeswehr an Rekrutierungsmaßnahmen zu bieten hat? Wie es jetzt mit den aktuellen Kampagnen weitergeht, das steht gerade noch ein bisschen in den Sternen, beziehungsweise in der Öffentlichkeit steht es in den Sternen. Die Bundeswehr wird schon wissen, was sie da macht. Die Rekruten ist halt jetzt Ende Januar ausgelaufen. Es gab allerdings zum Beispiel Interesse von 4 privaten Fernsehsendern, diese Serie fortzusetzen, weil die war halt auch super erfolgreich im Internet. Ja, also die lief halt 3 Monate und in den 3 Monaten hat die Bundeswehr auf ihrem YouTube-Kanal eben für diese Serie fast 300.000 Abonnentinnen und Abonnenten gewonnen. Also halt, wenn man bei YouTube angemeldet ist, dann kann man das halt kostenlos abonnieren und kriegt dann quasi jede neue Folge vorgesetzt und insgesamt an die 40 Millionen Videoaufrufe. Also das muss man schon sagen, diese Serie war sehr, sehr erfolgreich und deswegen halt, ja, private Fernsehsender, deswegen haben die da auch dran Interesse. Muss man mal schauen, was da wird. Also ich hörte es auch schon mal irgendwie, dass die Bundeswehr überlegt, da wohl eine Nachfolgeserie zu machen. Ist auf jeden Fall spannend, und aber bleibt halt noch abzuwarten. Auch was mit dieser Macht, was wirklich zählt, Kampagne, steht auch noch nicht fest und es ist noch nicht bekannt, wie es da jetzt weitergeht. Ja, also ich habe jetzt schon wieder erste Plakate gesehen, die sich sehr, hatte ich den Eindruck, so an Frauen richteten, weil da sagt die Bundeswehr und das Verteidigungsministerium immer selber, ja, da haben wir noch so ein Defizit und das sind noch so unerschlossene Rekrutierungspotenziale eben, Leute mit Migrationshintergrund und Frauen wird dann immer zusammen genannt. Also das könnte da noch weitergehen in diese Richtung. Ist natürlich auch so, wenn die Bundeswehr das jetzt, also diese Kampagnen jetzt einfach einstellen würde, wäre es oder würde ich in Frage stellen, wie dann wirklich der langfristige Effekt ist. Ja, also klar, diese Macht, was wirklich zählt, Kampagne, die läuft seit über einem Jahr, aber ob das, wenn das jetzt einfach wegfällt, ob das dann immer noch quasi auch nachhaltig ist für die Bundeswehr, das würde ich mal in Frage stellen. Allerdings, du sagst ja auch, diese Kampagnen und die Bundeswehr in Schulen, aber das ist ja echt noch nicht alles. Ja, das sind ja wirklich nur Teilbereiche, wenn man sich das mal anguckt. Es gibt ja diesen Tag der Bundeswehr, das ist ja dieser jährliche Aktionstag der Armee, wo die dann an 16 Standorten die Kasernentore öffnen und mal ein Riesen-Happening ist und jetzt in den letzten beiden Jahren über 200.000 Leute jeweils da mal sich die Bundeswehr angeguckt haben. Dann gibt es natürlich immer noch ihre Infotrucks, ihre Karrieretrucks, ihre BW Olympics, das ist so ein Jugendsport-Event für junge Leute. In Baden-Württemberg gibt es die BW Musics, das ist ein Jugendblasmusikorchester-Wettbewerb der Bundeswehr, wo junge Leute geworben werden sollen. Also selbst diese neuen Kampagnen, das ist alles nur was Zusätzliches, ja, zu dem, was eh schon stattgefunden hat. Und das, was eh schon stattgefunden hat, das ist halt auch schon nicht unerheblich gewesen. Ja, also der ganze Werbeetat der Bundeswehr ist mittlerweile bei 35 Millionen Euro und da sind noch nicht mal alle Kosten mit eingerechnet. Also das ist auch ganz schön gewachsen in den letzten Jahren. Ich habe den Eindruck, wir haben jetzt einen Rundumschlag so ein bisschen mit diesen ganzen Werbeaktionen der Bundeswehr nochmal am Ende gehabt, was ich gut finde. Ich denke, wenn man das hört, dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen irgendwie erschlagen auch von dieser ganzen Bundeswehrwerbung und irgendwie denkt sich vielleicht, ach Gott, da kann man irgendwie gar nichts entgegensetzen oder sowas. Das ist so viel, so ein da kann ich nur sagen, man kann schon etwas tun. Ja, also es ist super viel Bundeswehrwerbung, die da stattfindet. Ja, und natürlich allein die Quantität, diese ganzen Werbeplakate, das waren Zehntausende von Standorten, wo die Bundeswehr plakatiert hat. Das schafft man jetzt natürlich nicht irgendwie alles irgendwie eine Aktion davor zu machen oder sich da mit einem Transparent vorzustellen. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich da jede Aktion ja durchaus interessant und kann gemacht werden. Ich denke auch, dass dieser politische Weg dann noch durchaus gut ist. Also einfach wirklich mal zu thematisieren, auch in der großen Politik, so, hey, wie darf die Bundeswehr denn werben, wenn sie werben darf? Ja, also, wie schon gesagt, momentan wirbt sie halt auch in einer Art, die einfach falsch ist, wo man schon sagen kann, dass da gelogen wird in der Werbung, und da muss natürlich dann eine politische Entscheidung, muss die Bundesregierung mal sagen, ja, Bundeswehr, wir wollen zwar, dass du wirbst, aber dann vielleicht doch bitte wenigstens fair. Ja, das kann man natürlich versuchen, irgendwie politisch zu erwirken. Dann diese Sache mit den unter 18-Jährigen, also da gibt es auch eben eine Kampagne, www.unter18nie, www.militarismus.de heißt die, wo man mal drauf schauen kann und sich dann noch weiter einlesen kann und wo halt auch ein Appell gibt dann, dass die Verteidigungsministerin doch mal bitte das eben einstellt, schon 17-Jährige zu werben. Und es gibt natürlich immer wieder Aktionen, also es vergehen immer, finde ich, keine 2-3 Tage, wo man nicht irgendwie hört, dass irgendwo eine Demonstration gegen Bundeswehrwerbung auf irgendeiner Messe war oder an irgendeiner Schule, wenn die Bundeswehr da hinkommt. Also da sollte man sich auf jeden Fall nicht entmutigen lassen, und wenn man sich da, wie ich, viel damit beschäftigt, dann kriegt man auch mit, dass das auch schon bei der Bundeswehr und im Verteidigungsministerium und auch bei dieser Werbeagentur schon ankommt. Ja, also die reagieren durchaus auf Proteste und man merkt, dass es ihnen nicht gefällt. Von daher, ja, denke ich da immer, sollte man vielleicht weitermachen. Ja, also ich denke schon, dass auch, das sind keine Nadelstiche, die da passieren, aber der Bundeswehr da ein bisschen kritisch zu begegnen und dem halt diese ganze Werbung halt nicht unwidersprochen zu lassen, das halte ich schon für sehr, sehr wichtig. Manchmal gibt es so kleine, große Coups, ne, wie bei diesem Tag der Bundeswehr, dass dann eben klar wird, dass nicht nur Minderjährige, sondern wirklich kleine Kinder da mit Waffen rumfuchteln durften, etc., ne? Ja, da muss man halt die Augen auch aufhalten. Also es gab jetzt, als diese Mach was wirklich zählt-Kampagne gestartet ist, da gab es eine Fake-Website, die hieß einfach Mach was zählt. Und ja, die hatte auch halt ziemlich großen Erfolg, so, ja. Also man muss da, denke ich, kreativ sein, aber dann kann man es durchaus schaffen, der Bundeswehr da ein bisschen was entgegenzusetzen, beziehungsweise ja, einfach auch, darum geht es ja halt auch, einfach dem ein faires Bild der Bundeswehr entgegenzusetzen, ja, also den jungen Leuten dann auch die Möglichkeit zu bieten, sich halt umfassend über die Bundeswehr zu informieren und nicht nur quasi diese einseitige Propaganda, ja, zu sehen. Online findet ihr die Studien. Die Anlässe für die Interviews in dieser Sendung waren unter imi-online.de. Und tschüss.